Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines intoleranten Aushilfsjedis, Folge 36. Intolerant, ja, ich bin intolerant und zwar auf Laktose reagiere ich sehr intolerant. Ist vor ein paar Jahren festgestellt worden und sorgt eben nicht unbedingt für die perfekte Verdauung, wenn ich Milch oder Milchprodukte, die Laktose enthalten, zu mir nehme. Ja, ist eigentlich auch kein Problem. Man muss den meisten Leuten eigentlich nur sagen, dass man das hat und dann wird da meistens für Abhilfe gesorgt. Oder man nimmt eben eine Laktasetablette. Alles kein Problem. Ich war nun also mit Freunden zum Frühstücken aus und bestellte da, ja, weil ich Laune drauf hatte, einen Kaffee Olé. Das kann man wunderbar auch laktosefrei bestellen. Und wir hatten allerdings noch einen zweiten Kaffee Olé, einen ganz normalen am Tisch bestellt. Und so kam dann eine andere Bedienung auf einmal an unseren Tisch und ja, stellte zwei Kaffee Olé hin. Ich fragte dann nur, ob sie denn wisse, welcher derjenige sei, der mit der laktosefreien Milch zubereitet worden wäre. Und sie schaute etwas hilflos auf den Tisch und meinte, es wird wohl irgendwie der mit weniger Schaum wahrscheinlich sein, weil es ist wohl so, oder? Und da kam auch schon die Kollegin von hinten und meinte, naja, also es ist der mit dem weißen Deckelchen drunter unter der Tasse. Ich, ja, gut, dankeschön, das wäre beinahe schief gegangen, gerade nochmal gut gegangen. So habt ihr es natürlich sehr scherzhaft gemeint. Daraufhin meinte sie, ja, dafür bin ich ja da, zum Helfen. Und ich meinte dann nur, ja, klar, ist ja in Ordnung. Also ich war da in sehr guter Laune und sehr fröhlicher Laune. Und sie meinte dann, ja, sie ist ja nur da, zum Helfen. Ich meinte so, naja, wenn die Milch denn mal drin ist, kann sie wenig helfen. Also dementsprechend gut, dass sie es jetzt vorher gesagt hat. Sehr freundlich, sehr verbindlich und absolut nicht übel gelaunt irgendwie. Sie schaute mich daraufhin allerdings nur übel gelaunt an und meinte, hä, deswegen sage ich's ja, deswegen bin ich ja da. Und ich dachte mir nur so, ja, das ist jetzt auch schon eine leicht intolerante Reaktion. Oder es ist halt tatsächlich so, dass ich mit meinem Humor tatsächlich nicht überall ankomme. Naja, kann ja mal passieren. Wie schaut's denn bei euch aus? Wie reagiert ihr auf sowas, wenn denn solche Leute auf euch zukommen wie ich, also mit Humor? Oder wie reagiert ihr, wenn ihr mit Humor auf Leute zugeht und die überhaupt nicht euren Humor teilen? Lasst's mich mal wissen. Das ist für mich tatsächlich eine spannende Frage, weil eigentlich ist Humor so ein ziemlich freundliches Vehikel, womit man eigentlich ursprünglich mal halbwegs überall durchkam und Freundlichkeit transportieren konnte. In diesem Sinne, ebenso lasst mich natürlich wissen, was ihr von diesem Podcast haltet. Also schreibt doch einfach mal eine Rezension in iTunes oder lasst einen Kommentar im Blog da. Und ja, ich meine, es ist jetzt einfach nur ein kleiner Tagebuch-Podcast. Das ist jetzt nicht irgendwie Schulz und Böhmermann, die große Samstagabend-Gala. Aber ja, lasst doch mal Feedback da. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, endgültig jetzt mal für heute. Tschüss.